6. Bewährungsproben, Verbündete, Feinde. Welche Narrative unsere Welt bestimmen? Narrativische Kriegsführung. An einem regnerischen Dienstag im Jahr 2012 erhielt der amerikanische Literaturwissenschaftler Jonathan Gottschall einen seltsamen Brief. Das mit dem Dienstag und dem Regen haben wir vielleicht erfunden, macht die Geschichte aber besser, oder nicht? Die DARPA, die uns schon aus Kapitel 3 bekannte militärische Forschungsbehörde der US-Armee, lud ihn zu einem Workshop mit einer Reihe weiterer Forscher ein, darunter Neuromarketing-Spezialist Reed Montagu, Computerphilologe Mark A. Finlayson, der Chef des Counter-Misinformation-Team des US-Außenministeriums namens Todd Leventhal sowie unser alter Bekannter Kendall Haven. Das Thema der ersten Sitzung, zu der insgesamt 84 Expertinnen erschienen, lautete: Was ist eine Story? Ein zweites lautete: Narrative Netzwerke, die Neurobiologie von Narrativen. Die formulierten Ziele der Unternehmung: narrative Theorien untersuchen. Was ist eine Geschichte? Inwieweit variieren Struktur und Funktion kulturell? Gibt es eine universale Theorie des Erzählens? Die Rolle von Narrativen in Sicherheitskontexten besser verstehen. Wie beeinflussen Geschichten politische Gewalt? Welche Funktion haben sie im Zuge von politischer Radikalisierung? Wie verändern sich Einstellungen zu Konflikten durch Geschichten? Den Forschungsstand hinsichtlich narrativer Analyse und Instrumente der Zerlegung untersuchen. Wie können wir Geschichten in einer transparenten und wiederholbaren Art quantitativ analysierbar machen? Welche Instrumente eignen sich am besten, um den psychologischen und neurobiologischen Einfluss von Geschichten zu messen? Die DARPA wollte also nicht weniger, als das Geschichtenerzählen zu einer Waffe psychologischer Kriegsführung zu machen. Der Leiter dieses Projekts namens StoryNet war ein Lieutenant der US-Luftwaffe namens William Casebeer.